Und jetzt beginnt Niemandsland. Niemandsland. Niemandsland. Niemandsland. Niemandsland. Ich glaube nicht an den Himmel, von Heinrich Heine. Ich glaube nicht an den Himmel, wovon das Pfäfflein spricht. Ich glaube nur an dein Auge, das ist mein Himmelslicht. Ich glaube nicht an den Herrgott, wovon das Pfäfflein spricht. Ich glaube nur an dein Herze, nen anderen Gott habe ich nicht. Ich glaube nicht an den Bösen, an Hölle und Höllenschmerz. Ich glaube nur an dein Auge und an dein böses Herz. No creo en ese cielo. No creo en ese cielo de que el curita habla, solo creo en tus ojos, mi luz celeste son. No creo en ese Dios de que el curita habla, creo en tu corazón, no tengo otro Dios yo. No creo ni en demonios, ni en penas del infierno, solo creo en tus ojos y en tu vil corazón. Ich war eine Frau mit Prinzipien, lebte zufrieden allein. Als eines Tages die Liebe kam, sie flog in mein Fenster rein. Die Liebe flog in mein Fenster, ich ging wie auf Wolken durchs Haus. Und als sie eine Weile geblieben war, flog sie wieder raus. Liebe aus uns macht, was man aus Liebe macht. Jetzt bin ich frei und wieder allein. Warum muss ich die Dumme sein? Ich sah ihn stehen auf dem Sonntag im März. Wir liebten uns, ich brach mir das Herz. Ach, lieber Gott, sag mir, ob ich das nötig hab. Samstag, der 15. Januar im Science-Fiction-Jahr 2011. Alles ist möglich. Hier ist wieder Niemandsland bei Kontrabanda FM auf 91.4. und es ist ein frühlingshafter, wunderschöner, ja fast sogar schon sommerlicher Morgen hier an der Plaza Real im Zentrum von Barcelona. Ich würde sagen so schon 16 Grad draußen und der Tag verspricht sogar sommerlich heiß zu werden. Auch in Deutschland bzw. im Rheinland angenehme warme Temperaturen, 14, 15 Grad. Der Winter scheint vorbei zu sein. Meine Damen und Herren, willkommen im Niemandsland. Heute auf dem Programm wieder jede Menge interessante, spannende, das moderne Zeitgeschehen widerspiegelnde Themen im Niemandsland. Wir bringen Informationen über Politik und Kultur, über deutsche und globale Kultur, Geschichte und Politik. Heute auch wieder mit von der Partie hier im Niemandsland. Hallo, guten Morgen. Hallo, ich bin der Werner. Und natürlich auch Nachrichten über das Wetter, wie wir vorher gleich gehört haben. Genauso schön heute wie gestern und morgen. Noch 2 Monate bis zum offiziellen Frühlingsanfang. Es geht voran. Es gab wieder jede Menge interessanten Musikstoff zu entdecken. Aber vorher vielleicht noch ein zweites Thema aus dem Heine, aus dem Heinrich-Heine-Projekt. Das Heinrich-Heine-Projekt ist eine Produktion von Niemandsland. Es sind Gedichte von Heinrich Heine, gesprochen von unserer Freundin, Niemandsland-Freundin Anais und unserer Niemandsland-Freundin natürlich, Iris. Die haben gemeinsam eine Reihe von Heinrich-Heine-Gedichten gesprochen und Niemandsland hat sie sozusagen eingespielt. Noch ein Gedicht der beiden Damen, Heinrich Heine. Wettlauf von Heinrich Heine. Hat man viel, so wird man bald noch viel mehr dazu bekommen. Wer nur wenig hat, dem wird auch das Weniger genommen. Wenn du aber gar nichts hast, ach, so lasse dich begraben, denn ein Recht zum Leben, Lump, haben nur die etwas haben. Quien mucho tiene, conseguirá pronto mucho más. Aquel que solo un poco tiene, incluso lo poco se lo quitarán. Pero si no tienes nada de nada, ya puedes dejar que te entierren, pues derecho a vivir, miserable, solo tienen los que algo tienen. Ich grüße von hier aus dem Niemandsland Iris und Anais. Ich hoffe, ihr hört uns zu an diesem sommerlichen Morgen hier in Barcelona. Eine Entdeckung, die ich diese Woche auf einem Musikkanal im Internet gemacht habe, ist eine junge MC, eine Rapperin, die hat's wirklich in sich. Ich hoffe, sie wird euch gefallen. Ich werde euch ein Lied von ihr erst einmal vorstellen. Sie singt das wirklich mit Anmut und Geschick. Und wer sagt denn, dass Rap eine rein männliche oder sogar machistische Angelegenheit sei? Da lassen wir aber nichts auf die Frauen kommen. Nina Sonnenberg. Es dreht sich alles nur ums eine und immer nur im Kreis, weil einer von uns beiden immer alles besser weiß. Du bist, ich bin, wir sind bald so weit, dass dir und mir und uns nur noch das eine bleibt, denn selbst wenn ich so gern will, ich kann nicht Schatten springen. Es gibt kein Argument, um mich von meiner Meinung abzubringen. Ich weiß, es wäre besser, aufeinander zuzugehen, doch ich kann mich nicht bewegen. Ich bleib einfach stehen, denn ich bin müde. Jetzt mach ich's mir mal bequem. Ich bin zu stur, um einzulenken oder einfach nachzugeben. Zwei Seiten zu sehen, macht mir mich langsam schizophren. Was nützt mir mein Verstand, wenn wir uns nicht verstehen? Denn ich höre nur, du bist immer, ich bin immer, immer bin es ich. Und ich sag, du bist doch der immer ich sagt und fast niemals dich. Und ich bin immer noch nicht fertig, auch wenn du schon widersprichst. Und wie willst du mir zuhören, wenn du mich immer unterbrichst? Ich hab doch nie gesagt, dass ich für dich. Und außerdem, für dich hab ich das schon, dann mach's doch auch für mich. Das ist doch alles nicht so schwer. Du bist nur schwer von Begriff. Du hast nicht, nein, hast du nicht, denn Recht hab doch wie immer ich, weil vor Glauben Wissen und vor Wissen erstmal Fühlen kommt. But you always get me wrong. Und ich glaube nicht, dass einer von uns zwei dieselbe Sprache spricht. Bitte mach das, nein, das mach ich, das mach ich nicht. Ich hab doch gesagt, dass ich das mach ich nicht noch mach. Und du machst mich, denn du machst mich doch einfach dauernd nach. Echo, Echo, selber Echo, du hast dich nie was getraut. Nicht verstehen, nicht verstehen, bitte schalt die Platte aus. Ich hör dir zu, hörst du mir zu? Dann hör mal mit dem Reden auf, sprich doch mit dem Spiegel, wenn du wirklich wen zum Reden brauchst. All die Sätze, all die Themen haben wir 10-mal durchgekaut. Du willst gehen, na dann bitte schau mal, wer zuerst abhaut. Ich nein, du nein, ich nein, du nein. Ich hab hier das letzte Wort. Ich will eine Antwort, wenn ich jetzt sag, meine ich jetzt sofort. Ach, ich hasse deine Witze über mich, weil sie nicht lustig sind. Du bist ja fast noch lustiger, als ich's grad bin. Ich will dir nur sagen, dass wenn ich jetzt gehe, nicht wiederkomm. But you always get me wrong. Denn alles, was ich von dir hör's, ich weiß jetzt nicht. Schalt mal die Antenne auf Empfang und mach im Hirn mal Licht. Hier spricht Erde an Planeten, kein Plan, wie reden geht. Schau mir mal in mein Gesicht, wenn du weißt, wie lesen geht. Ich bin doch nicht sauer, ist doch gut so, wie es ist. Deine Meinung ist gleich richtig, Schrägstrich, ich bin Egoist. Teil das mal durch zwei und du wirst sehen, was das Ergebnis ist. Die Wurzel aus, ich hau jetzt ab und du bleibst da, wo du jetzt bist. Ach, das Ganze hin und her, wer hier wem wie wichtig ist. Ich bin wichtig, ich bin wichtig. Hörst du wichtig, bin hier ich? Denn es gibt doch kein Problem, zumindest nicht aus deiner Sicht. Und ich mach hier einen Affentanz, damit sich die mit meiner trifft. Schön, wie du die Augen rollst, denn so sieht man, dass du lebst. Jetzt schau mal meinen Rücken an, denn so sieht man, wer hier geht. Denn alles hier ist nur Repeat und endet mit demselben Song. Cause you always, yeah, you always get me wrong. Dankeschön. Ja, die hat's auch in sich, oder Werner? Das ist Nina Sonnenberg, alias MC Viva. Mir ist ganz schwindelig geworden vom Zuhören. Aber auch der Inhalt ist sehr interessant. Sie spricht da über das Nichtverstehen zwischen zwei Menschen, wahrscheinlich ein Paar, die sich absolut nicht verstehen und die sich eigentlich immer nur gegenseitig Konkurrenz machen und sich übertreffen wollen. Das ist natürlich leider in unserer Konkurrenzgesellschaft vielleicht sogar die Norm, ich weiß es nicht. Nina Sonnenberg, beziehungsweise hieß das Lied, der Song, und davon gibt's im Laufe der Sendung noch einiges zu hören. Die Top-Meldung, nicht auf politischem Gebiet, sondern vielleicht sogar auf kulturellem Gebiet, diese Woche, ist natürlich das Schicksal von Herrn Exkommunade 68er Rainer Langhans. Der will nämlich Ende der Woche, also dieser Woche, jetzt sogar für RTL den Kommerz-Trash-Sender, Trash heißt übrigens Müll, großer Müll, ins Dschungelcamp einziehen. Dschungelcamp, das ist so eine Formatsendung, wo Leute sich gegen Geld von Kameras beobachten lassen und unter extremen Bedingungen in einem Camp ständig gefilmt werden und da, sagen wir mal, die Sau rauslassen, in jeder Weise, beziehungsweise so Überlebenskampf proben müssen. Wie Big Brother oder es so. Ist wie Big Brother, aber nicht in einem Containerdorf, sondern in einem australischen Dschungel. Und da kriegen sie dann so Ekelaufgaben wie irgendwie Frösche essen, Spinnen essen und solche Geschichten. Vielleicht ist er ja schon weggeschwemmt worden in Australien. Vielleicht ist er weg. Jedenfalls, was hat diesen Mann dazu getrieben, so etwas zu machen? Seine Kollegen greifen ihn natürlich an. Ich zitiere mal. Hier, hör dir das an, Werner. Bommi Baumann, Berlinert. Ihr kennt die Sendung nicht, aber dit ist Schwachsinn. Berlinert Bommi Baumann. Der ist 62 Jahre alt, eins Mitglied der Bewegung 2. Juni, verantwortlich für Brand- und Sprengstoffanschläge, kurze Zeit Bewohner auch der Kommune 1. Damals ging es um eine Idee. Heute geht es nur um Rainer Langhans. Dann Bernd Rabel, ist dir vielleicht auch ein Begriff, ja, Werner? Ja, ja. Seinerzeit tonangebend im Sozialistischen Deutschen Studentenbund. Heute politisch übrigens rechts außen, rechtsradikal. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Ja, der ist da gestrandet. Der schimpft. Die Kommune hat die Medien vorgeführt. Jetzt führen die Medien Langhans vor. Er jagt seinem eigenen Schatten hinterher, muss sich verkaufen wie eine alte Prostituierte. Ulrich Enzensberger, der 66, der ist der Dichterbruder und Kommunenmitbegründer. Der wünscht ihm spöttisch, Zitat, viel Glück und dass er heil wiederkommt. Dieter Kunzelmann, auch kein Unbekannter, der ist mittlerweile auch 71, eins der Boss der Kommune, will gar nicht über Langhans reden. Sie möchten nichts mehr von ihm wissen. Bei Fritz Teufels Beerdigung übrigens haben sie ihn alle geschnitten. Sie hätten ihn geschnitten, klagt zumindest Langhans. Als er wenig später in einem Interview darüber plauderte, dass womöglich die alte linke Clique hinter dem Spaß mit Teufels Urne steckt, die ist nämlich verschwunden, dessen letzten Willen erfüllend, war er endgültig unten durch. Und um noch eine Dame zu zitieren, nämlich die wunderhübsche Uschi Obermeier, die ist inzwischen Schmuckdesignerin in Los Angeles, sie teilt mit, sein Gastspiel im Urwald sei ihr ziemlich wurscht. Jetzt hat er endlich die Medienaufmerksamkeit, die er sich die ganze Zeit so verzweifelt gewünscht hat. Langhans im Dschungelcamp. Werner, würdest du dich auch zur Verfügung stellen für ein Dschungelcamp? Nee. Auch nicht, wenn man dir 50.000 Euro dafür auf die Hand auch nicht, legt? Auch nicht für 100.000. Ganz klares, rotundes Nein. Für solchen Schwachsinn bin ich nicht zu haben. Gut, ich würde sagen, vielleicht sollten wir Langhans mal selber hören oder seine Motive zumindest erforschen. Der sieht natürlich noch top aus mit seinen silbernen Locken. Der hat also die gleichen langen Haare wie damals. Hat hier einen 6-7-8-Tage-Bart, auf dem Foto zumindest von dieser Woche, im Spiegel. Und der wird natürlich mit Kritik überhäuft. Vor der Kakerlakendusche und dem Blutegelregen wird Rainer Langhans wegen seines Auftritts im RTL-Dschungelcamp mit Pöbelmails überschüttet. Der Altkommunade kann die Wut verstehen, hat aber auch eine Mission, wie er selber sagte. Angeblich ist ihm das Honorar für die Teilnahme im Dschungelcamp egal. Und angeblich geht es ihm nur um die Kommune-Erfahrung, die er möglichst vielen Menschen zeigen will. Doch für seinen Auftritt in der RTL-Show muss Rainer Langhans schon jetzt einiges einstecken. Ja, er bekomme dauernd solche Hassmails von Leuten, die schreiben, du blödes Arschloch, sollen die Skorpione die Eier abfressen? Jetzt verkaufst du dich auch noch fürs Geld, erzählt der 70-Jährige der Berliner Zeitung gestern, am gestrigen Freitag. Ist natürlich nicht schön, wenn man solche E-Mails bekommt. Und für das Interview hat er wahrscheinlich auch gleich noch kassiert. Ne? Ja klar, der muss natürlich, übrigens, der lebt von 230 Euro im Monat, wusstest du das? Oh. In einer 29 Quadratmeter Wohnung in Schwabing. Da wohnt er seit fast 40 Jahren. Das heißt, wenn man einem Rentner, der geht natürlich auch auf diese, der ist 70, ne? Für 50.000 Euro und dann noch so eine Medienaufmerksamkeit, wo er vielleicht sogar noch eine Plattform hat, um vielleicht noch irgendwelche interessanten Botschaften loszuwerden. Das ist natürlich von dieser Seite betrachtet vielleicht sogar eine Gelegenheit für ihn. Was denkst du? Na gut, dann. Wenn man so wendet. Dann überlege ich es mir noch. Wir wollen ja nicht nur, ja, ich meine, wir wollen das ja nicht nur negativ sehen. Ist ja leicht, jetzt zu sagen, der hat sich verkauft, so ein Scheißdreck, dieses Dschungelcamp ist doch das Letzte. Ist es ja auch. Aber wenn er da reingeht und macht vielleicht was draus, dann könnte es vielleicht was anderes sein. Sind wir mal gespannt auf seine Botschaften aus dem Dschungelcamp. Über seine vorübergehenden Mitbewohner sagt Langhans, das seien gestrandete Existenzen, wie wir 1967 auch. Beide Gruppen können in der Gesellschaft nicht leben, weil sie mit den Menschen nicht zurechtkommen. Das ist natürlich auch komisch, weil sie mit den Menschen nicht zurechtkommen. Vielleicht kommen sie mit dem System nicht zurecht. Mit Menschen kann man natürlich immer irgendwie zurechtkommen. Vielleicht nicht mit dem Vorstand der Deutschen Bank. Mit diesen Menschen kann man nicht gut zurechtkommen. Aber mit seinen Nachbarn und seiner Familie vielleicht doch. Er wolle in der Sendung, in der semi-prominente Mutproben ablegen müssen, zeigen. Zitat Langhans. Eine Bewusstseinserweiterung in der zunehmend virtuellen Welt ist heute der erste Schritt. Die jungen Leute machen das bereits. Sie leben in Communities. Sie leben nur zu einem kleineren Teil in der Real World. Die ist zu lieblos. Ja, der interpretiert natürlich alles aus seiner Kommune-Sicht, die er immer noch behalten hat. Ist auch interessant, dass Langhans seine Kommune-Perspektive, aus der heraus er auf die heutige Welt blickt, nicht abgelegt hat. Viele Leute, wie dieser Rabel, und vielleicht noch viele andere, die sind natürlich rechtsradikal sogar geworden oder ins bürgerliche Lager übergelaufen. Könnte man doch auch bewundern, oder? Ich weiß nicht, wie du das siehst. Naja, klar, gut. Irgendwas bleibt immer übrig, ne? Von früher. Gut, 17 Folgen Dschungelcamp laufen ab Freitag täglich um 22.15 Uhr bei RTL. Vielleicht sollten wir mal kurz gucken, was das eigentlich ist. Dschungelcamp ist ein Quotenhit. Quotenhit aus dem Busch. Die RTL-Sendung, in der Prominente bzw. Semi-Prominente unter ständiger Kamerabeobachtung 2 Wochen in einem sogenannten Dschungelcamp in Australien verbringen, avancierte schnell zum Quotenhit. Ihre Aufgaben vor Ort. In Maden baden. Im Dschungel. Krokodilsaugen essen und mit Ratten schwimmen. Noch im Januar beginnt die 5. Staffel, also die Langhans-Staffel. Die Teilnehmer der neuen Dschungelcamp-Staffel stehen also fest. Langhans ist dabei. Können die Semi-Prominenten die Kernansprüche des TV-Publikums erfüllen? Dumm zu labern ist eine Voraussetzung, eklig zu wohnen und schlecht zu essen. Übrigens, Rainer Langhans ist Vegetarianer, Veganer, sagt er. Und das heißt natürlich Gnade für die Made. Dann darf er gar keine Heuschrecken fressen. Maden und Heuschrecken wird er nicht fressen. Aber er wird um das mediale Überleben kämpfen. Mit den ganzen Fleischfressern zusammen. Wir hatten schon gesagt, die Ex-Weggefährten reagierten natürlich mit Spott auf so viel TV-Trash. Aber was er geschafft hat, er ist in aller Munde. Eine andere Prominente, die ist mittlerweile 77, ich weiß nicht, ob du dich an sie erinnerst, Ingrid van Bergen. Nee. Die ist die Dschungelqueen, eine sehr hübsche Dame. Die sieht auch mit 77 noch toll aus, die sieht aus wie 52, ich weiß nicht, wie sie das hinkriegt. Ingrid van Bergen ist am Ziel, die 77-Jährige wurde zur Siegerin der RTL-Dschungelshow Ich bin ein Star, holt mich hier rausgekürt. Vor der transsexuellen Lorietta London und Modell Nico Schwanz. Das sind natürlich Aussichten für Langhans in dieser wirklich illustren Schar von Semi-, Halb- und Unterprominenten da mitzukämpfen um einen Platz im Dschungel. Gut, hören wir noch ein Lied von Nina Sonnenberg. Nina, tot oder lebendig? Tot oder lebendig? Nur wenig Zeit, um dir zu sagen, wie sehr es mich bewegt. Zeiger drehen dein Schicksal und du lebst, während du schläfst. Du bist müde, na frag mich mal, ich leb, während du schläfst. Doch ich bin für dich da, falls du wirklich gehst. Und ich geh Gang um Gang den Korridor entlang. Weißer Boden, weiße Wand, das Licht spuckt weiße Flammen. Als ich mit dir ankam, herrschte Andrang, Papierkram. Alles ging langsam, bis wir dran kamen. Jetzt kann ich sagen, wie kurz war das Warten. Denn das Ende der Schlange war für uns erst der Anfang. Es begann mit bisschen Blut, wenig Schlaf und dem Leiden, darüber zu schweigen, um keine Schwäche zu zeigen, zu spät zu entscheiden, uns ein Zeichen zu geben und zu spät zu entscheiden, über Zeichen zu reden. Und jetzt bleibt nur Lähmendes sitzen und hoffen, deine Venen von Spritzen getroffen, ob sie nützen, bleibt offen. Und ich gehe wie besoffen täglich den Weg, um zu sehen, wie es dir geht und wie es um dich steht. Du schläfst und ich frag mich, wie lange du lebst und dein Herz sich bewegt in den Zangen des Krebs. Nur wenig Zeit, um dir zu sagen, wie sehr es mich bewegt. Zeiger drehen dein Schicksal und du lebst, während du schläfst und du bist müde. Na frag mich mal, ich leb, während du schläfst. Doch ich bin für dich da, falls du wirklich gehst. Ab jetzt wird alles anders. Der ewige Satz, nach ewigem Warten vom Arzt, dem nichts passt, der nichts hat außer den Rat, der nichts bringt, der nichts sieht außer den Wert, der nicht stimmt. Doch wer bestimmt Werte? Weiße Gelehrte, deren Menschlichkeit fehlt, da man sie ihnen nie lehrte? Eine wissende Herde von weißen Schafen, die ihr Gewissen verwerfen, um nachts noch zu schlafen? Und ja, ich weiß, die Krankheit liegt im System. Doch jetzt bist du krank und ich kann nur zusehen. Ich soll entscheiden, doch ich weiß nicht für wen, weil hier alle Augen was anderes sehen. Wie soll ich denn wissen, was wichtig ist für dich? Jeder Schnitt ihrer Messer trifft doch nur dich. Von außen sehe ich nicht, wie es um dich steht. Und von innen erstickst du in den Zangen des Krebs. Nur wenig Zeit, um dir zu sagen, wie sehr es mich bewegt. Zeiger drehen dein Schicksal und du lebst, während du schläfst. Du bist müde, na frag mich mal, ich leb, während du schläfst. Doch ich bleib für dich da, falls du wirklich gehst. Und neben der Angst und der Hoffnungslosigkeit spürt man, wie wenig Menschen bereit sind zu teilen. Und auch wenn oft nichts anderes übrig bleibt, will man kein Mitleid, sondern Worte, die heilen. Doch zu wenig Zeit, um sich Zeit zu nehmen, zeigt mir, was mich mit Menschen verbindet. Zeigt mir, wie schwer man Freunde findet, die noch Zeit haben, an etwas teilzunehmen, um etwas beizustehen. Und ja, ich weiß, viele glauben, Tränen wollen Mitleid erregen. Hey, hier geht's nicht um mich, fangt an zu jeden. Da draußen gehen so viele Krebse ins Netz, die ein Leben vernichten und das daneben verletzt. Ich spreche den Text, weil ich weiß, wie viele es gibt, die jetzt nicht schlafen, die man nicht mehr sieht, weil sie ein Bett bewachen, in dem wer schläft und liebt, den man liebt, während sie die Stunden zählen, bis die Zange sich schließt. Nur wenig Zeit, um dir zu sagen, sehr es mich bewegt, Zeiger, Schicksal, schläfst, während du lebst. Du bist müde, na frag mich mal, ich leb, während du schläfst, doch ich bleib für dich da, falls du wirklich gehst. Dankeschön. Nina Sonnenberg, das war natürlich sehr, sehr eindrucksvoll. Sie hat da etwas gesprochen, was vielleicht viele Menschen in diesem Moment erleben, und zwar einen krebskranken Freund oder Elternteil, ein krebskrankes Elternteil zu betreuen, und darüber handelte ihr Rap. MC Fever Nina Sonnenberg in YouTube, jede Menge ganz toller gerappter Videos von ihr und auch mit Musik macht sie natürlich auch, aber das war alles a cappella, das war alles gesprochen, Werner. Sie hatte kein Buch oder keinen Zettel in der Hand, sondern sie hat das aus dem Kopf so runtergerappt. Das ist natürlich sehr eindrucksvoll. Ein bisschen Rock, um diese Rap-Stimmung zu brechen, und dann kommen wir zu den ersten harten Themen. Ich sehe da, du hast dich da vorbereitet, Werner, da liegt einiges auf dem Tisch bereit. Ja, da werden wir gleich... Lege ich nur so dahin, also, damit es besser aussieht. Ich dachte, das hat auch Inhalt. Das sind irgendwelche Zettel, da ist eigentlich gar nichts drauf. Attrappen sozusagen, Potemkinsche Dörfer, gut. Ein bisschen Rock und dann kommen wir zu deinen Attrappen. Schön, hier zu sein. Schön, dass ihr hier seid. Come on, man. Yeah. Von der warmen, fernen Küste, wo die Sonne untergeht, fliegst du an und landest hier. Am Fenster im Café, und es regnet in den Straßen, die Politessen werden nass. Ist ein ganz normaler Donnerstag in meiner Heimatstadt. Hallo Sehnsucht, schön dich hier zu sehen. Hallo Sehnsucht, du kannst mich verstehen. Hallo Sehnsucht, yeah, gieß dich in mein Herz. Hallo Sehnsucht, küss mal Innerstes, mal die braven deutschen Häuser, ein verheißungsvolles Leben und dem immer ernsten Zeitungsmann ein Lächeln ins Gesicht. Und das blonde, blasse Mädchen, das schon ewig hier bedient. Ja, wie sieht sie plötzlich sexy aus in diesen viel zu engen Jeans? Hey! Hallo Sehnsucht, schön dich hier zu sehen. Hallo Sehnsucht, du kannst mich verstehen. Hallo Sehnsucht, yeah, gieß dich in mein Herz. Hallo Sehnsucht, küss mein Innerstes. In der tiefsten Nacht, komm und zieh mich hoch. An einem kalten Tag, lass mich fühlen wie Michelangelo. Bist unser aller Mama, der Ursprung und das Ziel. Und die Menschen kommen zusammen hier, wann immer du es willst. Und die Päpste von Europa erkennen die Vision, die mehr ist als ein Supermarkt für 300 Millionen. Hallo Sinti, schön dich hier zu sehen. Hallo Sinti, du kannst mich verstehen. Hallo Sinti, yeah, gieß dich in mein Herz. Hallo Sinti, die Liebe kam zu Ende. Wolfmann, einer der ganz großen Deutschrocker, dem der Riesendurchbruch immer verwehrt wurde, neben Größen wie Grönemeyer oder Marius Müller-Westernhagen. Aber vielleicht gerade deshalb, weil er zu denen gehört, die das Rockgefühl wirklich in deutscher Sprache sehr, sehr überzeugend rüberbringen. Werner, bitte, deine Attrappen sind doch keine Attrappen, ich sehe, da ist einiges an Inhalt. Vorher haben wir gehört, dass noch 2 Monate fehlen bis zum Frühlingsanfang und es fehlen noch 3 Monate und 3 Wochen ungefähr bis zum 1. Mai. Warum ist das ein wichtiger Tag, der 1. Mai? Warum freue ich mich da drauf? Ja, alles raus zum 1. Mai. Arbeit da, an die Gewehre. Ach so, ja, das auch. Aber vor allem am 1. Mai wird was anderes passieren. Da wird unser Ex-Papst selig gesprochen, dieser Johannes Paul II. Wojtyla war das. Der Wojtyla war, dann war das der vorvorletzte, der Johannes Paul, welcher war das denn? Ich glaube, war der Wojtyla, Johannes Paul, ne? Ist es der? Ja, genau, ja, natürlich, natürlich. Der Pole, der andere war der davor, auf der CIA-Gehaltliste stand. Dieser Johannes, genau. Ja. Also, Wojtyla soll selig gesprochen werden. Ist das nicht eine gute Nachricht? Moment. Ausgerechnet zum 1. Da Mai. Da kommt was, ne? So, da kommt direkt. Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche. La fiducia nel messaggio di Cristo. Jesus liebt dich. Jesus liebt dich. Ja. Ja, ich meine, das war ja der Werner, der am stärksten im Dreck steckte mit den Päderastiefällen, genau. Der am meisten vertuscht hatte, der die Tausende von Priestern, die Kinder missbraucht haben, wirklich gedeckt, geschützt und unbehelligt gelassen. Ja, und wird er jetzt deshalb heilig gesprochen? Oder? Gute Frage. Es gibt natürlich Leute, die das nicht gut finden, dass er heilig gesprochen wird. Genau deshalb, ne, weil er war ja genau derjenige, der bis zum Jahr 2005, also bis er gestorben ist, systematisch alle Päderastiefälle unter den Tisch gekehrt hat und versucht hat, die Sachen eben zuzudecken. Und deshalb gibt es sehr viele Leute, die... Aber er wird nicht, wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, er wird nicht deshalb heilig gesprochen, sondern weil er natürlich ein Wunder bewirkt hat und das ist ja eine der Bedingungen, dass man heilig gesprochen wird. Jetzt und lässt du mich aber hier sprachlos mit offenem Mund Er hat ein Wunder bewirkt. Ja, das Wunder, die Päderastiefälle verschwinden zu lassen. Erinnerst du dich nicht mehr an diesen Schlager? Wunder gibt es immer wieder. Ja, ja, also auch natürlich die Päpste machen Wunder. Und er hat also, da gibt's kurz vor seinem Tod muss es gewesen sein, hat er noch eine französische Nonne, nämlich Marie-Simone Pierre. Geschwängert. Nein, von der Parkinson-Krankheit geheilt. Also gut, wie er das gemacht hat, weiß man nicht. Aber er hat ja selber auch immer ein bisschen gezittert. Aber jedenfalls dieses Wunder, das festgestellt, nach seiner Fürsprache wurde sie geheilt vom Parkinson. Fürsprache heißt doch... Fürsprache bei Gott, oder? Ja, wo vermutlich. Hat mir ist das Wort auch nicht so geläufig. Wir praktizieren ja hier bei Niemandsland eher die Gegensprache, aber also seine Fürsprache hat es geleistet. Und jetzt können wir natürlich noch hoffen, dass bald noch ein anderes Wunder von ihm entdeckt wird. Dann hat er nämlich die Möglichkeit, nicht nur selig, sondern heilig gesprochen zu werden, also zum Santo zu werden. Und was überraschend ist, also bei Päpsten dauert es normalerweise immer ein bisschen länger, bis sie heilig oder selig gesprochen werden. Aber diesmal ging es relativ schnell, weil eben kurz nach seinem Tod schon die Forderungen da aufkamen nach seiner Seligsprechung. Ja, und er war eben, das ist die Begründung dafür, ein zu Lebzeiten heiliger Mann. Ja, also wahrscheinlich durch seine Freundschaft mit dem Vorsitzenden, mit dem Präsidenten der Legionarios de Cristo, einer der größten Päderasten, die man jemals gesehen hat. Ne? Gut, ja, und außerdem natürlich seine Vergangenheit als Mitarbeiter der CIA, also so ein linken Freund, so ein Kommunistenhasser war er eigentlich immer. Aber dieser Typ, selbst im Tode noch, versucht er uns eins reinzuhauen und wird dann jetzt ausgerechnet am 1. Mai, am Kampftag der internationalen Arbeiterklasse oder am internationalen Kampftag der Arbeiterklasse, wird er ausgerechnet an diesem Tag selig gesprochen. Also das finde ich schon ziemlich heavy. Ja, man müsste ein Kommando losschicken, die NATO, ein NATO-Kommando und die kriminelle Organisation der Päderasten direkt gefangen nehmen und nach Guantanamo, nein, nicht nach Guantanamo bringen, nach Den Haag bringen, vor das Völkerrechtstribunal und diese Leute da wirklich wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen internationalen Vereinigung anklagen und den Prozess machen. Das wäre wahrscheinlich eine vernünftige Reaktion von einer Gesellschaft und einer Zivilisation, die funktionieren würde. Da bei uns alles auf dem Kopf steht, die Päderasten werden selig gesprochen, die Päderastenfreunde, die größten Diebe sind am besten angesehen. In so einer Gesellschaft, die so verkehrt ist, wundert einen das nicht, dass so ein Mensch, so ein Geschöpf selig gesprochen wird. Ja, aber gut, nur ist er tot und man soll ja über die Toten nichts Schlechtes sagen. Und wer also, weiß auch, wo er schmort. Vielleicht schmort er in der Hölle. Das ist genau das die Frage. Ist also in der Vorhölle. Nämlich 1999, glaube ich schon, hat er ja erstmal was gesagt, was eigentlich eher sympathisch klingt. Ne? Aber vielleicht hat er das auch in weiser Voraussicht gesagt, an seine eigene Zukunft denken, wo er nämlich gesagt hat, dass sich ausgesprochen hat über Himmel und Hölle, was das denn nun eigentlich ist. Ne? Also als kleinen Kindern wird uns eingebläut, wenn wir gut und brav sind, dann kommen wir in den Himmel und wenn wir böse und nicht folgsam sind, dann kommen wir in die Hölle. Und jetzt hat er aber, und Hölle kann man sich ja viel drunter vorstellen, ne? Also wo dieser Typ mit dem Schwefelgestank und dem langen Schwanz und den und der Gabel, und, der Mistgabel da unten Feuer macht, ne? Und Und im Gegensatz dazu, da oben bei diesem weißbärtigen alten Herrn, da fühlt man sich wohl. Da hat er also, der Johannes, nee, nicht Johannes, Jean Paul, Johannes Paul, oder? Johannes Paul, ja, ja, Johannes Paul. Johnny Paul, John Paul. Hat klar gemacht, dass das, man sich das vorstellen muss, den Himmel und die Hölle nicht als physische Orte, sondern dass das eher, wie soll ich sagen, Gemütszustände sind, ja, also Seelenzustände, so müsste man sich das vorstellen. Was natürlich vielen Leuten auch innerhalb der Kirche nicht gefallen hat, weil das nimmt ja irgendwie wieder was von der Dramatik weg, ne? Und deshalb hat auch der neue Papst jetzt benedigt, Diktus der 16. Dann vor 3 Jahren schon klargestellt, also doch, die Hölle existiert und sie ist ewig. Also aber das Fegefeuer, die Vorhölle hat er abgeschafft. Ja, genau. Das Purgatorium. Irgendwie beschäftigt ihn die Sache und deshalb hat er jetzt eine Kommission eingesetzt im Vatikan, die genau untersuchen soll, das Fegefeuer, ja, das Purgatorium. Also da hatte die sind noch nicht zu Ende gekommen mit ihren Untersuchungen, aber er hat schon mal vorab jetzt gesagt, auch das Fegefeuer soll man sich nicht vorstellen wie etwas, was im Innern der Erde existiert, wo es heiß ist. Und das ist ja der Unterschied, ne, zwischen Fegefeuer und endgültiger Hölle. Fegefeuer ist zeitlich beschränkt. Da musst du nur eine Zeit lang durch und dann wird deine Seele gereinigt. Aber die Hölle, wenn du in die Hölle kommst, da bist du dann für immer, definitiv, ne? Und also das hat er schon mal vorab jetzt klar gemacht. Darf ich kurz was einflechten, ja? Werner? Das Fegefeuer wurde ja für Frauen erfunden, die ein uneheliches Kind geboren haben. Das war ja eigentlich der Grund des Fegefeuers. Denen gab man noch mal eine Chance. Mhm. Also aber erstmal mussten sie natürlich brennen und büßen, aber dann hatten sie doch noch die Chance, da mal rauszukommen. Aber er macht jetzt klar, also das ist nicht was, wo du dann ins Erdinnere kommst, wo es sehr warm ist, sondern das ist mehr so wie so ein internes Feuer, sagt in dir drin, so müsste man sich das vorstellen. Und dann gibt's ja außerdem noch den Limbo, den Limbus, ja, das ist nochmal was anderes. Und da ist auch eine andere Kommission eingesetzt worden, um das jetzt zu klären. Also da kommen dann zum Beispiel kleine Kinder hin, die kurz nach der Geburt sterben, aber leider gab es keine Zeit mehr, die vorher zu taufen. Ja? Also die kommen dann in den Limbo. Aber gut, sind wir guter Hoffnung. Er wird uns das bald klar machen, damit wir wissen, woran wir uns halten müssen. Klar. Quatsch in einem Fort. Das sind so viele Kilometer zwischen meinem Mund und deinem Ohr. Die Mützen fallen durch, ich werf noch mal nach. Ein paar unbeholfene Sprüche, dann sind wir beide total schon mal. Und fragen wir uns später, wie konnte das passieren? Sie trotzdem Niemandsland, ihr hört eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Es ist Samstag, der 15. Januar 2011. Für alle, die jetzt erst aus dem Bett gefallen sind, herzlich willkommen im Niemandsland. Guten Morgen, good morning, buenos dias, buongiorno, good morning, bonjour. Was fällt uns noch ein? Günaydın. Günaydın. Noch ein. Ja. Soll ich es auf Schwäbisch sagen? Ja, sag's. Wie es auf der Schwäbischen Alb, wie sich da früh morgens um fünf die Bauern grüßen, wenn sie auf dem Dorf, auf der Straße sich zum ersten Mal sehen. Schon was geschafft heit? Das klingt auch. Ja, der Rheinländer sagt, wie ist es? Rheinischer Buddhismus, wie ist es? Und der Nachbar sagt dann, wie soll es sein? Es ist, wie es ist. Niemandsland. Es ist, wie es ist. Gleich um 11 gibt es den Katastrophenblock. Da haben wir gepfefferte Meldungen. Diktatoren treten zurück. Einiges ist in Bewegung geraten. Wir werden gleich darüber berichten. Ich habe mir seit langem mal wieder eine Zeitschrift gekauft, Werner, ich habe sie dir gerade gezeigt. Konkret, Politik und Kultur, die Aufgabe 1 von 2011. Ich habe die so lange Jahre nicht mehr gelesen, dass ich wirklich erstaunt bin, wie wenig sich am Layout geändert hat. Das Layout ist noch dasselbe wie in den 90ern. innen. Außer der Titelseite. Titelseite ist anders. Ist ein bisschen anders, ja. Aber auch doch sehr auf Information. Und der Inhalt? Basierend, der Inhalt ist okay, ne? Ja. Also es sind sehr viele tolle Artikel, die zum Nachdenken anregen. Es gibt die berühmten Artikel, wo man sagt, ja genau, genau, und dann wieder diese Artikel, wo man denkt, wie kann man sowas schreiben? Das ist eben toll. Das ist manchmal wie im Spiegel, wo man sich ärgert und den man liebt und den man hasst gleichzeitig. Also ich denke mir, ist eine ganz gute Zeitschrift, die erscheint einmal im Monat, um eben seine Positionen zu überdenken und mit anderen Leuten zu vergleichen. Konkret war ja mal links, linksradikal. Ich glaube, von Rainer Röhl auch gegründet. Röhl, genau. Ja, Röhl hat das angefangen. Ja, Röhl, der Kremlitzer nachher. Ja, der Ehemann von Ulrike Meinhof. Der hat natürlich mit nackten Mädchen auch begonnen. Natürlich keine fiesen Pornomädchen, sondern sehr schön aussehende Damen, die da im Eva-Kostüm sich haben ablichten lassen. Um der Pardon die Kunden wegzunehmen. Wahrscheinlich, ja. Und das war schon eigentlich eine wichtige Zeitung für, sagen wir mal, die... Wie sollte man diese Art von Linke nennen? War das eine orthodoxe Linke, eine dogmatische Linke, eine undogmatische Linke, eine doch mehr zu Moskau tendierende Linke oder? Ja, also vielleicht schon, ja, vielleicht doch so ein bisschen eher etablierte Linke, vielleicht auch ein bisschen DKP-nah. Sie haben ja Geld bekommen aus Berlin, ne? Es gab ja Finanzspritzen, wie man hinterher wusste, ja. Wie man nachher wusste, ja. Aber trotzdem war natürlich immer interessant und interessante Fakten und ja. Informationen. Ja. Ideologisch also eigentlich nichts zu tun mit der undogmatischen Linken. Ne. Mein Eindruck ist von dem heutigen Stand, wenn man vielleicht ein kleines ideologisches Porträt abliefern sollte über die konkret heute, dann kann ich sagen, aus der Erkenntnis, die ich beim Lesen dieser Zeitschrift gewonnen habe, dieser ersten Ausgabe von 2011, kann ich Folgendes sagen. Nach wie vor herrscht hier ein sehr anti-imperialistisches Fieber, ein sehr pro-israelisches, eine sehr pro-israelische Tendenz, ja, ja. Mhm. Die sind also sehr pro-israelisch und sehr anti, sagen wir mal, antiklerikal, was den Islamismus und die Taliban betrifft. Da kennen die kein Pardon, da wird ausgepackt. Das ist ja okay, aber wie passt anti-imperialistisch und pro-israelisch zusammen? Das passt so zusammen, dass Leute wie Henrik M. Broder, der schreibt in dieser Ausgabe nicht, aber das ist ungefähr diese Henrik M. Broder-Position, die eben sagt, Israel wird von den Linken als Teufel benutzt, um praktisch seinen unterdrückten Antisemitismus ausleben zu dürfen. Das ist natürlich eine gewagte These, die der Broder da sehr oft aufstellt, wenn er gegen die Linken Bashing macht, im Spiegel oder sonst wo. Kennt man ja. Aber gut, das sind Positionen, die wir hier natürlich so nicht vertreten, aber ich habe es halt herausgelesen. Und gleich gibt es dazu mehr. Im Katastrophenblog habe ich mir überlegt, heute mal so einige Splitter aus der konkret zu zitieren und die auch in die Debatte zu werfen. Kremlitzer schreibt natürlich auch immer, das lässt er sich nicht nehmen, der hat immer seine Kolumne, sein Leitartikel, eine ganze Seite. Kremlitzers Kolumne heißt die. Diesmal geht es da um einen Rundumschlag gegen das System, werden wir gleich ein paar Zitate daraus liefern. Jo, Werner, was hast du an Themen mitgebracht, vielleicht die wir noch abhandeln im... Abhandeln, so dass sie ein für alle Mal zu Ende behandelt sind, das wird leider nicht möglich sein. Niemandslandmäßig weil, aufbereiten, natürlich. Ein Thema, worüber wir noch reden könnten, wären halt neue Beispiele für diesen Filz, diesen existierenden heftigen Filz zwischen Politik und Wirtschaft, zwischen Politikern und solche Sachen. Filz heißt natürlich, sobald ein Politiker seine Aufgabe als Lobbyist erfüllt hat, bekommt er direkt einen super Job in der Wirtschaft. Diese Leute, die uns natürlich die Löhne kürzen und das Leben immer komplizierter machen, die gehen, wenn sie ihre 7, 8 Jahre abgedient haben, auf Staatskosten, die gehen dann gleich in die Industrie und kassieren dann nochmal 8, 9, 10.000 Euro Gehälter im Monat, um uns weiter zu bekämpfen. So sieht's aus. Bis zur Katastrophen

Χαιρετισμού στη Βαρκελόνη από την Ελλάδα. Ακούτε την ουδέτερη ζώνη. Es ist Samstag, der 15. Januar 2011. Die vermischten Nachrichten und Katastrophen hier im Niemandsland. Unser kleiner Nachrichtenzirkus. Die erste Meldung stammt aus Berlin. Thema die Bahn. Gewinne investieren, heißt es da. Nach dem Winterchaos bei der Bahn erwartet Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer von der CSU eine unangenehme Debatte. Anders als in den vergangenen Jahren soll er darauf verzichten, Gewinne des Unternehmens in Höhe von 500 Millionen Euro an den Bund auszuschütten. Eine entsprechende Vorlage will der nordrhein-westfälische Verkehrsminister Harry Volksberger von der SPD am Montag bei der nächsten Woche bei einer Sondersitzung der Länderkollegen mit Ramsauer einbringen. Die Bahn solle das Geld künftig in den Bereichen der Infrastruktur, der Fahrzeuge, der Werkstätten und des Personals investieren, heißt es in dem Papier weiter. Eine Aufstockung der Finanzreserven für diese Zwecke trüge erheblich dazu bei, Zugverspätungen und Ausfällen vorzubeugen. Die Qualitätsmängel seien in den extremen Witterungsbedingungen der vergangenen Wochen erneut, Achtung, über das normale Maß weit hinausgegangen und systemimmanenter Art. Jawohl, da gibt's ein Pfeifkonzert im Hintergrund gegen die Bahnmanager, die zu viel Geld in die eigenen Taschen gewirtschaftet haben und zu wenig in die Infrastruktur gesteckt haben. Darum geht's. Dann geht es um einen Kommentar im Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Es geht um das Comeback des Superstars. In einem Essay im Spiegel schreibt der Journalist Christoph Schwennicke Folgendes zum Thema Deutschland, Euro und Krise. Ich zitiere: Wieso steht der angeblich abgestürzte Superstar Deutschland denn so gut da in der größten Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit? Weil er in seinem industriellen Mix solider geblieben ist und sich zugleich zukunftsfester gemacht hat als das angelsächsische Modell, das den Modetrend der letzten 30 Jahre vorgegeben hatte und mitleidig arrogant auf Deutschland herabblickte. Weil hier weiter Schlote rauchen und Förderbänder laufen, weil hier nicht in erster Linie Finanzprodukte bis zur Unkenntlichkeit verpackt werden, sondern reale Produkte. Gott sei Dank ist Deutschland der politischen Modeerscheinung des Neoliberalismus nur teilweise erlegen und nicht komplett umgebaut worden, wie das erstmals große Vorbild Großbritannien. Denn nun erweist sich, dass ein neuer Etatismus her muss. Es erweist sich, dass nichts so standhaft ist wie ein starker, ein solventer Staat. Denn auch wenn er Schwächen hat und sich besser nicht als Investmentbanker aufspielt, wie im Falle der unseligen Landesbanken, nur ein Staat und kein noch so großes Investorenkonsortium hat am Ende die Kraft und den Atem, eine Krise zu bewältigen, wie wir sie seit dem Crash 2008 erleben. Und noch wichtiger, nur der Staat handelt demokratisch legitimiert. Schließlich am wichtigsten, nur der Staat hat die Fähigkeit, sich über Partikularinteressen zu erheben und das Gemeinwohl im Blick zu behalten. Das Staatsbashing aus eigennützig ökonomischen Motiven war erfolgreich und kann nicht ungeschehen gemacht werden. Jetzt ist daher zweierlei gefragt. Die Größe, sich einzugestehen, einer Mode erlegen zu sein und die Stärke, dem nächsten Modetrend zu widerstehen, der sich auf einer übergeordneten Ebene abzeichnet. Dieser Trend besteht darin, den Euro, mürbe und Europa herunterzureden. Das ist Unfug. Die Fundamentaldaten Europas sind trotz aller krisengeschüttelten Mitglieder weit besser als jene der USA. Der Euro ist immer härter geworden und hat den Dollar in den Wechselkursen hinter sich gelassen. Und die Zeit wird wieder kommen, da werden die Märkte, in Anführungsstrichen, also die Spekulanten, das übersetze ich, Niemandsland, versuchen, statt gegen den Euro, gegen den Dollar zu wetten, zu spekulieren und auf dessen Kosten Reibach zu machen. Ein Kommentar von Christoph Schwennicke im Spiegel von dieser Woche. Ein Thema aus der Zeitgeschichte. Es geht um ein schreckliches Thema am Ende des Dritten Reiches, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Da starben nämlich über 250.000 KZ-Häftlinge auf Todesmärschen. Nun ist eine Studie herausgekommen, die belegt, in welchem Ausmaße auch Zivilisten mitmordeten. Es handelt sich um ein Buch von Daniel Blattmann. Titel: Die Todesmärsche 1944-45, das letzte Kapitel des nationalsozialistischen Massenmords. Das Buch ist erschienen im Rowohlt Verlag Rheinbeck, hat 864 Seiten. Das Ende war absehbar, die alliierten Truppen standen vor der Stadt und doch wurden etliche Bürger von Celle am 8. April 1945 noch zu Mördern. Sie machten mit bei der Jagd auf hunderte KZ-Häftlinge, die während eines Angriffs amerikanischer Bomber auf die Stadt und ihren Bahnhof aus den zum Teil brennenden Güterwaggons ihres Transports geflohen waren. In einem Waldstück exekutierten Polizisten, Wachmänner, Volkssturmkämpfer und Hitlerjungen ihre Opfer. Wie Tiere seien die Häftlinge erlegt worden, stellt ein Bericht der Briten fest. Viele durch Genickschüsse. Bis zu 300 Menschen kamen bei dem Massaker ums Leben. Mehr als 20 hatte allein der Führer einer Gruppe der Zeller Hitlerjugend ermordet. 4 Tage später nahmen alliierte Soldaten die Stadt ein. Der Gewaltausbruch in der niedersächsischen Provinz ist detailliert in einem Buch von Daniel Blattmann beschrieben und diese Woche in deutscher Übersetzung erschienen. Sein Thema: die Todesmärsche von KZ-Häftlingen in den letzten Kriegsmonaten 44-45. Wie wir eingangs sagten, mindestens 250.000 ehemalige Häftlinge starben zwischen Januar und Mai 1945 auf Todesmärschen. Ihre Gräber säumen Straßen in Niedersachsen, Bayern oder Mecklenburg, fast überall, wo die Nazis Lager errichtet hatten. Das Inferno der Todeskolonnen begann im besetzten Polen, wo die SS die großen Lager wie Majdanek, Großrosen oder Auschwitz in Eile räumen ließ. Als die Front näher rückte, vielen Häftlingen blieb nicht einmal Zeit, ihre spärliche Habe einzupacken. Oft nur in Lumpen gehüllt, mit Holzschuhen an den Füßen, taumelten sie bei bitterer Kälte auf die überfüllten Chausseen. Da mussten sie sich den knappen Raum teilen mit Wehrmachtssoldaten auf dem Rückzug und mit Zivilisten, die vor den Rotarmisten flohen. Und so entlud sich die Panik der Massen nicht selten gegen die schwächsten Konkurrenten auf der Straße. Den Tod gab die SS vor, deren Wachmänner hemmungslos mordeten, etwa in Pannniken, 50 Kilometer von Königsberg entfernt. Dort trieben die Häscher über 3000 Häftlinge des Lagers Stutthof nach tagelangem Marsch über den Strand und die gefrorene Ostsee, um sie mit Maschinengewehrsalven niederzumähen. Ihr hört Niemandsland, die Katastrophen, diesmal mit historischen Einsprengseln. Das Thema: Ekelfutter, Dioxinskandal in Deutschland. Wer erinnert sich noch an Belgien? Frühjahr 1999. Kontrolleure finden in Eiern unter anderem hohe Dosen Dioxin. Ein Fetthändler hatte einem Futtermittelhersteller hochbelastete Rohstoffe geliefert. Das Gift gelangt in Hühner, Schweine und Rinder und schließlich in den Magen deutscher Verbraucher. Deutschland, Winter 2011. Eier bleiben in Regalen liegen. Mütter fragen sich, ob sie ihren Kindern noch Kuhmilch zu trinken geben können. Behörden sperren fast 5000 Höfe und lassen hunderttausende Eier vernichten. Ein Hersteller in Uetersen bei Hamburg hat mit Dioxin kontaminiertes Fett geliefert und damit 150.000 Tonnen Futtermittel verseucht. Deutschland hat einen neuen Lebensmittelskandal. Und wieder soll es ein Einzelfall sein? Die bedauerliche Entgleisung eines Unternehmers? Insider halten diese Ansicht Aigners, das ist die Bundesministerin für Verbraucherschutz, Ilse Aigner von der CSU. Insider halten diese Ansicht der Verbraucherschutzministerin für naiv. Zu viel spricht für Fehler im System. Die angestrebte Agrarwende 2001 von der damaligen Verbraucherschutzministerin Renate Künast von Die Grünen, mit großer Leidenschaft gefordert, ist längst vergessen. Das sagt der Spiegel. Die Lebensmittelbranche arbeitet heute genauso arbeitsteilig wie die Industrie. Was zählt, ist der Preis. Und um die Eier, Schnitzel und Hühnerbrüste spottbillig ins Discounterregal zu bringen, wird vor allem bei Rohstoff gespart. Die Nahrung für die Tiere. Teile der Futtermittelzunft sind dabei nicht zimperlich. Willkommen ist alles, was mehr Gewinn bringt. Vorschriften sind dabei nur lästig. In Berlin will kaum jemand den wirtschaftlichen Erfolg der deutschen Lebensmittelindustrie gefährden. Es ist der viertgrößte Wirtschaftszweig der Republik. Ein Viertel der 150 Milliarden Euro, die er jedes Jahr umsetzt, wird inzwischen im Ausland verdient. Wer will da die Preise deutscher Produzenten in die Höhe treiben durch schärfere Gesetze und durch noch mehr Kontrollen? Die Tests also, etwa auf Dioxin, sind aufwendig. Sie kosten 400 Euro und sie dauern einige Wochen. Ein möglicher Weg, um nicht aufzufallen, sei es, zweifelhafte Fette mit anderen Lieferungen so weit zu strecken, dass das Endprodukt auf jeden Fall unter den Grenzwerten bleibt. Worum geht's eigentlich? Was ist da passiert? Es sind Dioxine in die Lebensmittel gelangt, weil man den Tieren Dreck zu fressen gegeben hat. Industrieöle wurden mit Fetten, Industriefette wurden mit richtigen Fetten, mit Nahrungsfetten vermischt. Giftige Lieferung. Da ist einmal eine Firma, die heißt Petrotech AG. Die sitzt in Emden und die sind verantwortlich für den Skandal. Diese Firma stellt aus alten Fetten aus der Lebensmittelindustrie Biodiesel her. Dabei entstehen auch Mischfette. Die Firma Olivet in Rotterdam kauft die Fette und verkauft sie weiter. Dann geht's zu einer Firma, die heißt Harles und Jentsch. Die sitzen in Uetersen und Bösel. Diese Firma verwendet die Fette bei der Herstellung von Futterfett. An welcher Stelle das Dioxin in die Fette gelangt, ist noch ungeklärt. Die Futtermittelhersteller mischen das Futterfett in ihr Tierfutter und die Landwirte kaufen das Futter und verfüttern es an Hühner, Puten und Schweine. So sieht das aus. Dioxine sind eine Gruppe von rund 75 auf Benzol und Chlor basierenden chemischen Verbindungen. Einige von ihnen sind schon in geringer Menge hochgiftig, in absolut geringsten Mengen. Als Dioxin wird umgangssprachlich meist das Tetrachloridbenzopedioxin, TCDD, bezeichnet, das sogenannte Seveso-Gift, das beim Chemieunfall 1976 in Norditalien die Umwelt verseuchte. Dioxine entstehen als Abfallprodukte der Industrie, zum Beispiel bei Müllverbrennung und der Aufarbeitung von Altölen. Unter hohen Temperaturen, etwa bei Waldbränden, kann sich ebenfalls Dioxin bilden. Und Achtung, Raucher, auch Zigarettenrauch enthält den Schadstoff. TCDD ist eines der stärksten synthetischen Gifte. Eine akute Vergiftung äußert sich oft in der sogenannten Chlorakne. Das Gift schädigt zudem Immun- und Nervensystem, die Leber und den Hormonhaushalt. Langfristig kann es Krebs erzeugen. Dioxin reichert sich in Fettgewebe an und ist erst nach Jahren wieder vollständig abgebaut. Eine Dioxinbelastung der Mutter schädigt über die Plazenta ein ungeborenes Kind. Über die Muttermilch kann das Gift zu Organschäden führen. Und Werner, kannst du dein Motorrad da vorne abstellen? Da ist er weggefahren. Na, der kommt gleich wieder, ist weggefahren, irgendwo eine Zigarette rauchen, heimlich mit seinem Motorrad. Jo! Wenn das auch in Zigaretten drin ist und wir dürfen nicht mehr so viel rauchen, dann kaufen wir einfach bei Lidl mehr Eier und dann gleicht sich das wieder aus. Das Problem ist natürlich, wo kommt dieser ganze Dreck her? Das hat man bis jetzt immer noch nicht festgestellt. Man weiß nur, Firmen wie die Petrotech beziehen ihren Rohstoff aus aller Welt. Da wird dann auch mal eine Schiffsladung aus den USA in Deutschland verarbeitet. Und weil Fett hin und her verschoben wird und überschwappt, kann es beim Transport leicht zu Verunreinigungen kommen. Haha. Wie kann es dann beim Transport leicht zu Verunreinigungen kommen? Indem man eben die Kübel nicht sauber macht. Branchenkenner Wolfgang N. behauptet, Wolfgang N., Achtung, der Mann will sogar anonym bleiben, weil er wahrscheinlich sonst mit Morddrohungen rechnen muss. Der behauptet, dass Spediteure Fässer und Tanks zwischen zwei Fuhren nicht regelmäßig reinigen, um Kosten zu sparen. Der Spiegel sagt dazu, woher das Dioxin letztendlich stammt, das nun tausenden deutschen Bauern das Geschäft verhagelt, ist noch unklar. Die reden also immer nur von den Bauern. Die haben noch keinmal erwähnt, dass das vielen Tausenden von Menschen auch die Gesundheit verhagelt und dass es lebensgefährlich ist. In dem ganzen Artikel war bis jetzt noch keinmal die Rede, Spiegel, drei Seiten, von den Schäden, die dieses Gift bei den Menschen vielleicht sogar schon verursacht hat. Es geht natürlich dann immer um Schadensersatzklage. Niemand will verantwortlich sein. Das ist so. In unserer arbeitsteiligen Wirtschaft sind die Verantwortlichkeiten so verschachtelt und aufgesplittert, dass man am Ende, dass man am Ende niemanden packen kann, der wirklich verantwortlich ist für die Schweinereien. Woher das Dioxin also stammt, das weiß man nicht. Als die Experten des Chemischen und Veterinaruntersuchungsamtes in Münster die Proben begutachteten, gerieten sie ins Staunen. Zitat, dieses spezielle Muster haben wir noch nie gesehen, sagt Institutsleiter Axel Preuß. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sei das Gift nicht während der Bearbeitung bei Petrotech entstanden. Um die Herkunft des Dioxins aufzuklären, will Nordrhein-Westfalen jetzt ein Gutachten in Auftrag geben. Na, viel Spaß. Mal gucken, wer damit beauftragt wird, dieses Gutachten in Auftrag zu geben. Vielleicht noch ein paar Worte zum Schadensfall. Dass die Affäre bislang trotzdem ziemlich glimpflich für die Gesundheit der Konsumenten ausgegangen ist, schreibt der Spiegel, hat mit den Eigenschaften des Dioxins zu tun. Obwohl der Stoff als hochgefährlich gilt, geht von den verseuchten Eiern und kontaminierten Schnitzeln keine konkrete Gefahr aus. Zitat, die festgestellten Konzentrationen sind so gering, sagt Helmut Schaft, zuständig für Futtermittel beim Bundesinstitut für Risikobewertung in Berlin, dass nur bei einem regelmäßigen Verzehr über einen längeren Zeitraum ein Problem entstehen kann. Naja, es gibt Leute, die essen regelmäßig an der Frittenbude diese komischen Würste. Oder eben, muss man sehen, diese Langzeitwirkung, ne, das kann sich ja durchaus in 5, in 10, in 15 Jahren erst bemerkbar machen. Ne? Ja. Das heißt, wir wissen überhaupt nicht und niemand kann am Ende beweisen bzw. genau zurückverfolgen, warum dann ein junger Mann mit 35 Jahren an Krebs stirbt oder eine junge Frau plötzlich einen Tumor hat. Das ist das große Problem in dieser Risikowelt, in der wir leben, in dieser Welt, wo für den Profit wirklich alles, aber auch alles geopfert wird, besonders die Gesundheit der Menschen. Fazit, alles Schweine. Jo. Das Problem ist natürlich gegessen, wie der Spiegel sagt. Jetzt ist das Fett weg und die alte deutsche Redensart, die haben ihr Fett weg, die hat sich auch erfüllt. Die Leute, die das gegessen haben, die haben wirklich ihr Fett weg. Einen kleinen Nachrichtenüberblick und dann können wir ein bisschen über die Nachrichten sprechen bzw. diese kommentieren. Die Nachrichten. In Tunesien ist nach tagelangen blutigen Massenprotesten der Ausnahmezustand verhängt worden. Präsident Ben Ali trat zurück und verließ das Land. Es gilt eine nächtliche Ausgangssperre. Ben Ali hatte zuvor die Regierung aufgelöst und Neuwahlen angekündigt. Es kam erneut zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Reiseveranstalter begannen, deutsche Urlauber auszufliegen. Nach den sintflutartigen Regenfällen in Brasilien ist die Zahl der Toten durch Überschwemmungen und Erdrutsche auf mehr als 500 gestiegen. Zahlreiche Menschen werden noch vermisst. Anhaltende Regenfälle erschweren die Bergungsarbeiten. Helfer sprachen von chaotischen Zuständen. Brasiliens Präsidentin Rousseff beklagte, dass sich Bauunternehmen und Behörden oft nicht an die Vorschriften hielten. Im Dioxinskandal hat Agrarministerin Aigner mit einem Aktionsprogramm auf die Kritik an ihrem Krisenmanagement reagiert. Der 10-Punkte-Plan sieht unter anderem schärfere Kontrollen der Futtermittelhersteller, strikte Vorschriften bei der Futterfettproduktion sowie ein Frühwarnsystem für Verbraucher vor. Die Opposition kritisierte Aigners Vorschläge als unzureichend. In der australischen Metropole Brisbane sind die Schäden durch die Überschwemmungen noch größer als erwartet. Während das Wasser langsam zurückging, fingen die Einwohner an, stinkenden Schlamm aus Wohnhäusern und Geschäften zu schaufeln. Rund 30.000 Gebäude wurden beschädigt. Zwar hat der Bundesstaat Queensland das Schlimmste überstanden, die Regenstürme zogen aber weiter nach Süden. Sieht natürlich nicht gut aus, Werner, was wir da jetzt gehört haben. Die Aigner, die hat das Ritual wiederholt, das immer passiert nach solchen Skandalen. Man will die Kontrollen verschärfen. Nachher sparen sie dann beim Personal und man weiß, dass dabei nicht viel rauskommt. Was sollte man tun? Wie sollte man das machen? Man müsste natürlich eine ständige Kommission einsetzen und das gilt wahrscheinlich für viele Dinge. Ja klar, einen anderen Weg gibt's nicht. Und auch Strafen aussprechen. Das heißt, man muss die Hintermänner wirklich fangen, erwischen und die unter Anklage stellen wegen Gefährdung der Volksgesundheit. Jeden kleinen Rauschgiftdealer, den packt man sich, wenn man kann, und der kriegt dann ein Verfahren wegen Gefährdung der öffentlichen Gesundheit, Rauschmittelbetäubungsgesetz und was es da alles gibt. Warum schnappt man sich von diesen Leuten nicht mal ein paar und bestraft die wirklich, damit die auch ein bisschen Angst kriegen und dann eben die Volksgesundheit nicht mehr schädigen? Es geht ja nun wirklich um Leben und Tod. Es geht um die Gesundheit von nicht nur Tausenden, wahrscheinlich von Millionen von Menschen, die diesen Dreck dann essen, ohne es zu wissen. Da kommt natürlich noch der Heimtücke-Faktor dazu. Ich würde noch einen Heimtücke-Paragraphen ins Gesetz schreiben. Heimtückisch handelt derjenige, der Dreck ins Essen mischt und davon nichts sagt. Man könnte zumindest sagen, in meinem Essen ist Dreck. Das war natürlich ein kleiner Witz, aber es sieht nicht gut aus. Dann hatten wir gerade gehört im Spiegel TV, dass ein Diktator geflohen ist. Dieser Ben Ali ist jetzt weg. Ben Ali galt ja als linker, Werner. Ne? Also Tunesien hat ja ein linkes Regime, ja, ja, das waren linke, doch sehr westorientierte Leute, die aber genauso, gut, dem Namen nach, die aber genauso gehandelt haben wie die rechtsradikalen Potentaten in arabischen Ländern. Das heißt, die haben da genauso die Volkskassen geplündert und genauso als abgedriftete kleine Oberschicht gegen ihr Volk regiert, wie in den meisten, vielleicht sogar in allen arabischen Staaten, wo Leute wie Gaddafi oder ein gewisser König, wie heißt er, der kleine König da hier unten, der Freund von Huanca, der Mohammed der VI. Diese ganzen Potentaten, die regieren natürlich, als wäre es ihr Privatbesitz. Das Land ist für sie eigentlich nur eine private Spielhölle. Genauso wie unsere hier, unsere Potentaten. unsere können wir noch abwählen oder manchmal kriegen die einen auf den Hut oder zumindest kommen die Skandale ans Tageslicht. Also hier in Spanien haben wir ja der jetzige Potentat Zapatero und davor war ja Aznar, ne? Der musste ja dann auch weg. Der Held von Bagdad. Allerdings haben wir ihn damals nicht außer Landes gejagt, so wie jetzt Ben Ali in Tunesien, obwohl er es ja eigentlich verdient hätte, sondern er wurde einfach nicht mehr wiedergewählt. Ne? Aber jetzt lass uns mal überlegen, was machen denn diese armen Ex-Präsidenten und Ex-Potentaten dann, wenn sie nicht mehr Präsident sind? Also dieser Ben Ali, hieß es zuerst, sein Flugzeug sei irgendwo in Italien oder auf Sardinia gelandet und dann oder hätten sie ihn nicht landen lassen, aber nachher hat sich herausgestellt, dass er da gar nicht drin saß in dem Flugzeug, sondern jetzt soll er wohl in Saudi-Arabien sein irgendwo. Ne? Ja, der ist bei den Saudis gelandet. Flucht ins Exil. Tunesiens Diktator Ben Ali ist nach blutigen Protesten nach Saudi-Arabien geflohen. Gleich da hat er seine Kumpels und seine Freunde. Gesellt sich gern. Ne? Ja. Und ja, und Aznar. Übrigens die USA und unsere europäischen Freunde, Zapatero und Frau Merkel, rufen die Protestler zur Mäßigung auf. Ben Ali wird nicht zur Mäßigung aufgerufen. Rufen, der ist ja weg, das hat man gelassen, aber die rufen die Leute zur Mäßigung. Aber der Aznar, was macht der eigentlich? Der ist nicht in Saudi-Arabien, ne? Der ist jetzt das Erste, was er wohl gemacht hat, damals, wo er dann nicht mehr wiedergewählt wurde, ist er zu so einem Investmentfonds gegangen, zu Centaurus, die mit Hedgefonds arbeiten, und ist dort Mitglied geworden des Beratungskomitees von dieser Gesellschaft. Und jetzt vor letzte Woche oder vorletzte Woche kommt dann jetzt die Nachricht, dass er außerdem noch Berater jetzt ist bei der Elektrizitätsgesellschaft Endesa. Ja? Also dort kriegt er dann im Jahr aber nur 200.000 Euro. Ich meine, er ist ja auch nicht dann im Aufsichtsrat, sondern nur externer Berater. Das kann man ja noch verstehen. Und kurz davor wurde übrigens bekannt, dass Felipe González, auch so ein Ex bei Gas Natural, eingestiegen ist. Aber der verdient noch weniger. Der kriegt da nur 126.000 Euro im Jahr. Ne? Jetzt fragt man sich natürlich, ja, was befähigt eigentlich so ein Wicht wie Aznar da als Berater bei Endesa aufzutreten und dafür zu kassieren. Ne? Wieso ist so ein Typ Spezialist für Energiefragen? Also deshalb wurde er da herangezogen. Und also das Einzige, was mir dazu einfällt, er hat in seiner Freizeit da immer Paddle gespielt, ne? Und vielleicht hat er da dann mal in so einen Mars-Riegel reingebissen, weil Mars, wissen wir ja, bringt verbrauchte Energie sofort zurück. Ja? Also das ist mir dabei eingefallen. Ich habe dazu auch noch einen kurzen Kommentar. Diese Leute werden natürlich den wirklichen Arbeitern und Ingenieuren, die dafür zuständig sind, dass ein Unternehmen floriert, vor die Nase gesetzt und kassieren ihre Pfründe ab. Hm. Diese Leute sind mehr Hindernisse als Bereicherungen für diese Firmen, weil sie entziehen der Firma doch eine Menge Kapital durch ihre exorbitanten Gehälter und stören eigentlich nur den Ablauf, den geregelten Ablauf eines gut funktionierenden Unternehmens. Also, dass er Kenntnisse hat im Energiesektor, wird somit begründet, dass er auch natürlich noch woanders tätig ist, nämlich seit 2009 bei der Doheny Global Group. Das ist eine US-amerikanische Gesellschaft, die hauptsächlich in Osteuropa tätig ist. Und die wiederum geleitet wird von einem gewissen Irwin Katzow, einer der schärfsten Vertreter der Nuklearindustrie, der Atomindustrie. Daher kommt es. Ne? Und dann ist er noch bei einer anderen Organisation, auch noch bei Global Adaption Institute. Ja? Daher kommt seine Qualifikation. Ne? Und verstehe ich ja auch eher, warum jetzt Endesa uns wieder die Strompreise raufsetzt um 10%, nachdem sie letztes Jahr schon zweimal erhöht haben. Ne? Ich meine, solche fähigen Leute, die müssen natürlich bezahlt werden. Ja, ja, die füllen sich die Taschen da in diesen Geschäften und erhöhen uns natürlich die Preise. Darum geht's. Diese Leute sind absolut unnütz. Die sollte man wirklich rauswerfen aus diesen Firmen und sollte wirklich ein paar statt 10 im Vorstand 50 unfähige, inkompetente Abzocker sitzen zu haben, sollte man wieder 3 oder 4 wirklich professionelle Leute nehmen, die gut bezahlen. Gut bezahlen heißt zu einem realen und anständigen Preis und dieses Absaugvolk da wirklich rauswerfen. Ackermann das. Zum Beispiel. Klar. Ja, ja. Nee, aber natürlich hat er jetzt das Problem, 200.000 Euro, das reicht ja hinten und vorne nicht, ne? Im Jahr. Ne? Und wenn jetzt hat er auch noch ein anderes Problem, wenn man so lange Präsident war, ne, und jetzt plötzlich nicht mehr Präsident ist, das kann ja auch mentale Schwierigkeiten bedeuten. Und deshalb ist er jetzt immer noch Präsident, und zwar auch noch bei der Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, bei diesem FAES in Madrid, dort hat er den Titel Präsident. Dann ist er noch Professor, man höre und staune, Professor an der Universität in Georgetown in USA. Dann ist er noch Assessor beim Atlantic Council. Und was macht er denn sonst noch? Ach so, ja, seit 2006 schon ist er bei diesem Konzern von Rupert Murdoch, dieser Presse- und Medienzar. Und dort kriegt er übrigens auch nochmal 220.000 Dollar. Ja. Und so geht's gerade weiter. Er braucht, um sein Fortkommen, glaube ich, sich keine Sorgen zu machen. Gut, dann haben wir gesagt, González, um mal auch jemand von einer anderen Partei zu erwähnen, genau das Gleiche. Das sind nur Beispiele, die gibt's noch und nöcher, ja. Also außerdem bei Endesa ist nicht nur jetzt Aznar, sondern schon seit längerer Zeit auch Miquel Roca und der Ex-Staatssekretär Luis de Guindos, ne? Auch noch Pío Cavanillas, auch so abgehalfterter Politiker, der dann später bei Acciona Generaldirektor geworden ist. Auch bei Acciona sind noch Xavier Solana zum Beispiel, kommt von der PSOE, dann Carmen Becerril von der PP in umgekehrter Richtung funktioniert es genauso. Ne? Man holt auch sogenannte fähige Leute aus der Wirtschaft in die Politik. Ne? Da ist zum Beispiel Manuel Pizarro, Ex-Präsident bei der Endesa, ist jetzt Abgeordneter bei der PP, dann Rodrigo Rato bei Caja Madrid, Narcís Serra bei der Caixa Catalunya, Guillermo de la Dehesa bei Santander, Isabel Tosino auch bei Santander, Rodolfo Martín Villa, auch so ein übler Typ, ist bei Soche Cable untergekommen, Giuseppe Piquet, also nicht zu verwechseln mit dem Fußballspieler Piquet, bei Vueling, dann Jordi Sevilla und Juan Costa, übrigens, ist jetzt bei der Unternehmensberatungsfirma Ernst & Young. Also nicht bei so einer Spekulations-Investmentsfonds-Gesellschaft, sondern bei Ernst & Young, die wiederum jetzt gerade belangt werden sollen in den USA für die Rolle, die sie bei dem Desaster mit Lehman Brothers gespielt haben. Die haben bei Lehman Brothers, damit fing ja die ganze Krise eigentlich an, mitgeholfen, die reale Situation zu vertuschen und zu verschleiern, also zu verstecken, wie viel tatsächliche Schulden diese Investmentbank hatte. Also solche Leute, da sind sie, da kommen sie unter. Aus Deutschland könnten wir Gerhard Schröder nennen bei Gazprom. Sein Freund Putin hat ihn da untergebracht. Und wenn man das alles bedenkt, dann ist doch eigentlich klar, ja, wie diese Leute, warum es immer die Kleinen sind, die jetzt wieder ran müssen, wenn wir aus der sogenannten Krise rauskommen sollen, dass da gespart wird und dass diese Leute natürlich nicht die Vermögenssteuer raufsetzen werden, die sie praktisch abgeschafft haben, dass sie die höheren Einkommen nicht schärfer besteuern, dass sie die Erbschaftssteuer praktisch abgeschafft haben, im Gegensatz dazu die Körperschaftssteuer runtersetzen, ja, weil sie selber drinstecken und diesen Firmen selber persönlich betroffen wären, wenn sie da was machen würden, ja. Ja, und dann heute trifft sich zum Beispiel in Mainz in Deutschland die CDU-Spitze und um über ihre zukünftige Industrie- und Wirtschaftspolitik zu beraten. Ja, da kann man sich ja schon denken, was dabei rauskam. Wie zocken wir noch mehr ab? Risikolos, leistungslose Riesenvermögen, Umverteilung von unten nach oben. So sieht's aus. Meine Damen und Herren, noch ein Beitrag von Frau FIFA MC, Fräulein Sonnenberg mit dem Lied Frühling. Wenn ich an euch denk, denk ich an Sommer auf Wiesen liegen, Bier genießen, reden, bis die Worte fließen, wie die Isar in der Stadt, die nie Berlin war, großes Dorf mit Schickeria, geh nicht Fiber, sondern Nina, geh gern weg und komm gern wieder, mag die Stadt mit ihren Lichtern, häng an den Gesichtern, den Mädels, den Jungs, den Rappern, den Dichtern, bin hier geboren und aufgewachsen, groß geworden und rausgewachsen, mach hier meine Platten, wir den ersten Auftritt hatten, steht ihr hinter mir und halt mir den... Stücke schreib, ist ein Stück von euch dabei. Ich bin glücklich, wenn ich teil, was ich erleben darf. Und dass Rap euch wenig gibt, ist für mich kein Gegensatz. Ihr macht mir im Leben Platz, wenn meins aus den Nähten platzt. Und wenn ich zeitlich gar nichts schaff, reicht euch auch ein Nebensatz. Alles, was ich heute hab, hab ich nur durch euch geschafft. Rappen lässt mich überleben und ihr gebt mir Lebenskraft, wenn es mehr zu sagen gibt, außer was geht ab, ist es. Ihr seid mir wichtig, ich bin froh, dass ich euch hab. Selbst wenn ich nach außen hart und zu viel zu kühl bin, wird's immer, wenn ich euch sehe, in mir wieder Frühling. Da könnt ihr wahlweise jubeln oder euch zurücklehnen.

das war lustig. Jetzt ist öde. Hier ist nichts mehr, was es gibt. Hier wird sich stetige. Das ist der Tod des Kinos, das ist der Tod des Kinos. Totes Kino, totes Kino, das ist der Tod des Kinos, das ist der Tod des Kinos. Totes Kino, totes Kino, totes, totes Kino, totes, totes Kino. Totes Kino, totes Kino, totes, totes Kino, totes, totes Kino. Totes Kino, totes Kino, das ist totes Kino, das ist totes Kino. Totes Kino, nicht Tod des Kinos. Totes Kino. Jo, das Jeans-Team. Ich hatte vorhin versprochen, ein paar Stellen aus der Konkret zu zitieren. Das werde ich jetzt noch nachholen. Die Konkret bringt also immer die knallhärtesten Sachen. Zum Beispiel erinnert die Konkret in ihrer Ausgabe vom Januar daran, dass sie schon vor Jahren Folgendes gesagt hat. Zitat. Konkretleser wissen noch mehr. Am 15. Dezember 2010 meldete die Deutsche Welle. Der heutige Ministerpräsident des Kosovo, Hasim Thaci, soll einem Bericht des Europarats zufolge Ende der 90er Jahre Boss einer Mafia-ähnlichen Organisation gewesen sein. Thaci, damals Chef der kosovarischen Befreiungsarmee UÇK, sei unter anderem in Organhandel, Auftragsmorde und anderen Verbrechen verwickelt gewesen. Die Organe seien vor allem serbischen Gefangenen während des Kosovo-Kriegs entnommen worden, heißt es in dem Bericht weiter. Westliche Länder hätten von den Verbrechen gewusst, diese aber ignoriert. Als die deutschen Medien noch den Kanzler Schröder und seinen Minister Fischer für ihren Krieg zur Befreiung des Kosovo feierten, schrieb Gremnitzer in Konkret 1199 schon die Geschichte nach der Geschichte. Zitat. Der UÇK-Chef Thaci beispielsweise, der ein Bandit ist, verhält sich zu seinen Bonner und Washingtoner Förderern wie der Türsteher zum Bordellchef. Wird er lästig, werden sie mit ihm verfahren wie mit ihrem Agenten Noriega oder mit ihrem Augusto Pinochet. Konkretleser können sagen, sie sind dabei gewesen. Bei der Nachricht natürlich, nicht im Bordell oder bei dem Organhändler aus Amis Gnaden. Gremlitzer schreibt in der heutigen Ausgabe, die ist jetzt erst erschienen in diesen Tagen, den Helden der westlichen Welt fällt jede Stulle auf die Butterseite, schlägt jede Errungenschaft zum Fluch aus. Wer nicht so geil ist wie Geiz oder Gier, wer bei allem an nichts anderes denken kann als den schnellen Euro, den schnellen Dollar und keinen Cent auf die Ermittlung unerwünschter Nebenwirkungen verschwendet, weil er solche bürokratischen Hemmnisse für Produkte sozialistischer Regulierungswut hält, muss verblöden. Bis die ideellen Gesamtkapitalisten merken, was Deregulierung und entfesselte Bereicherungswut anrichten, sind Atolle überflutet, strahlen Atommülldeponien, sind Billionen in die Taschen der Milliardäre und Millionäre verschwunden und die Armen enteignet. Wie immer besetzt die nimmersatte deutsche Bourgeoisie dabei den ersten Platz. Die realen Einkünfte ihrer Lohnabhängigen hat sie in dem Jahrzehnt von 2000 bis 2009 nach Angaben der ILO, der Internationalen Arbeiterorganisation der UNO, um 4,5 nach Berechnungen der Linkspartei um 6% gesenkt. 6% reale Lohnsenkung in den letzten 10 Jahren durch die Milliardäre. Das schreibt Gremlitzer in seiner Kolumne, die heißt System Error, so hat er sie überschrieben. Nicht das System macht Fehler, es ist der Fehler, so Gremlitzer. Wie erfreulich wäre dieser Status, gäbe es in den Staaten des Westens eine rationale Opposition, die für eine andere, bessere Ordnung stritte. Doch überall löst sich die Gesellschaft bloß in irrationale, religiöse oder völkische Stimmungsvereine auf. Von den USA, die Tea Party machen, bis nach Italien, über deren Gesellschaft ein Korrespondent von Springer berichtet, sie zerfalle in 5 Teile. Ein Fünftel für Berlusconi, ein Fünftel gegen ihn, 3/5 ist das alles Salat. Army. Sie glauben ohnehin nicht mehr an den Gestaltungswillen der Politik und gehen höchstens noch aus Tradition zur Wahl. Wer Berlusconi durch Merkel, Sarkozy, Obama et tutti quanti ersetzt, macht nichts falsch. Vielleicht noch ein Splitter aus der Konkret, um das Thema jetzt nicht überzustrapazieren. Konkret hat immer eine Rubrik, die heißt Herrschaftszeiten. Da gibt es Zitate aus anderen Zeitungen bzw. Kommentare zu Zeitungen. Neu ist seit kurzer Zeit, dass Deutschland nunmehr auch jüdisch geprägt ist. Dagegen wehre ich mich. Ich bin nicht jüdisch geprägt und will es auch nicht sein. Das stand in einem Leserbrief in der Mainpost Würzburg. Was soll man dazu sagen? An und Verkauf 1. Ein vermeintlich hochrangiger Taliban-Führer bei den Friedensgesprächen mit der afghanischen Führung war ein Schwindler, so die New York Times. Dass der afghanische Präsident Karzai und dessen westliche Verbündete auf einen Hochstapler hereinfielen, sei erst aufgeflogen, nachdem der Mann eine beachtliche Summe an westlichem Geld eingestrichen habe. Damit sollte er zu weiteren Gesprächen ermutigt werden. Eine Meldung vom 24. November aus der Standard Wien. Facebook steht unmittelbar davor, sich das Markenrecht am Wort Face zu sichern. Dem Antrag der Social Networks haben die Patentbehörden bereits zugestimmt. Damit lassen wir es gut sein. Das waren ein paar Splitter aus der Konkret. Konkret bissig, polemisch, den Finger, beziehungsweise die konkreten Finger in die konkreten Wunden legen. Werner, ich weiß nicht, ob es dir gefallen hat, was der Gremlitzer da gesagt hat. Ich glaube, das war doch auch in deinem Sinne, oder? Was er da über gesagt hat, über den System Error, den Systemfehler. Das scheint doch wirklich auch so zu sein. Wir stimmen dem Herrn Gremlitzer dazu. Wir hatten noch viele andere Themen vorbereitet, da kommen wir gar nicht zu. Ich hatte noch ein Hörbuch mitgebracht vom Trikon Verlag, 25 Jahre, Our Own Voice, der Trikon Sampler, bewegliche Ziele, die frühen Jahre. Das werden wir nächste Woche bringen. Ich mache euch schon mal ein bisschen neugierig auf dieses Thema. Und was auch sehr interessant ist, ich weiß nicht, Werner, ob du den Spiegel überhaupt noch liest, die Unersättlichen, Facebook und Co., Milliardengeschäfte mit privaten Daten. Es wird langsam eng, ernst und bedenklich und bedrohlich, was diese Zuckerberg-Leute da, diese Herrschaften mit den Daten ihrer Kunden machen. Dazu liefert der Spiegel eine ausführliche Reportage, die man wirklich mit, ja, wie soll man sagen, mit Herzklopfen liest. Es geht da nämlich wirklich darum, was uns in Zukunft alles so blüht von diesen Leuten. Die können uns wirklich von vorne bis hinten manipulieren über ihre sogenannten Internetplattformen. Oder dass sie jetzt von US-Ermittlungsbehörden, die ja dem Julian Assange von WikiLeaks Spionage vorwerfen und da gegen ihn vorgehen wollen, dass die jetzt von Twitter und Facebook zum Beispiel die persönlichen Daten verlangen von Leuten, die mit Assange befreundet sind, die aber noch nicht mal notwendigerweise US-Amerikaner sind. Also eine isländische Abgeordnete, ein holländischer Computerfreak verlangen jetzt die US-Ermittlungsbehörden die persönlichen Daten von diesen Leuten von Twitter zum Beispiel. Jetzt mal, wollen wir mal sehen, ob die sich da weigern. Da gab es letzte Woche eine Szene, Werner, du wirst mit den Ohren schlackern. Weißt du, wer da dem Zuckerberg ins Büro gestiefelt ist? Niemand Geringeres als Herr Robert Mueller, der ist Direktor des FBI. Der war erst neulich im kalifornischen Palo Alto, da platzte er in eine Besprechung bei Facebook hinein. Im Schlepp eine Schar von Deputies. Er hatte gerade in der Nähe zu tun, wolle mal eben Hallo sagen. Pleased to meet you. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg plauderte ein Weilchen mit dem Polizeichef über Nichtigkeiten. Dann eilte der Mann auch schon wieder davon. Das heißt, das FBI geht bei Zuckerberg im Facebook-Büro ein und aus. Das heißt, diese Leute holen sich alles, was sie wollen an Daten. Wer daran zweifelt, der ist wirklich naiv. Die Leute, die diesen Leuten überhaupt noch ihre Daten oder auch nur ein einziges Foto geben aus ihrer privaten Fotosammlung, die sollen sich wirklich fragen, ob sie das nicht lieber auf die Straße schmeißen sollen, dieses Foto. Was ich auch sehr bedenklich finde, ist, wenn du selber dich weigerst und konsequent keine Fotos und nichts, keine Daten von dir bei Facebook ablieferst, aber irgendein Bekannter von dir bringt ein Foto, ein Gruppenfoto aus einer Kneipe, wo du auch drauf bist, und packt noch deinen Namen rein, den du anklicken kannst, dann finde ich das schon sehr, sehr bedenklich. Das kann natürlich auch ein falscher Freund machen. Das heißt, es können auch Dritte deine Daten, die sie kriegen, bei Facebook oder ins Internet unterbringen. Das heißt, es gibt keine Hemmungen mehr für die Überwachung, die Sammler und Jäger von Daten, Firmen, Geheimdienste, Geschäftemacher, Kriminelle, die können sich bei Facebook bedienen. George Orwell, wirklich ein weißen Knabe. Das war ein Ringelreihen und ein Kuchenbacken bei George Orwells 1984, wie die Jahreszahl schon sagt. Mein Gott, war das altbacken, was da passiert ist. Heute haben die Kameras, wo sie aus dem Weltall ein 5-Cent-Stück erkennen können, das auf der Straße oder in einem Misthaufen liegt. Und alle diese Daten sind da. Jo, noch ein bisschen Rock und dann geht's auch gleich schon raus. Die Boten des Frühlings im Januar, Ernte im Sommer verbrannt. Vergessen New Orleans, Katrina. Und weiter im heiligen Kern. Yeah. Das war Rock vom Feinsten. Wir können uns schon mal verabschieden. Was wünschst du denn deinen Fans, Werner, für dieses Wochenende? Ja, was Besonderes, was du mitgeben möchtest. Nachdem wir jetzt wieder so viel gehört haben über die Katastrophen, über die Skandale, über die Korruption, über die Dummheiten, die aus dem Vatikan kommen, was machen wir denn jetzt? Wir Deutschen oder wir Katalanen Deutsch reden und das Deutschlandlied singen oder Katalanisch reden und als der Ganos singen, lassen wir doch einfach Eric Cantona antworten, dieser Fußballspieler, dieser aus Frankreich. Er sagt, Franzose sein besteht nicht darin, Französisch zu reden und die Marseillaise zu singen. Das ist Blödsinn. Franzose zu sein bedeutet, revolutionär zu sein und sich nicht mit dem Status quo abzufinden. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Jetzt kennt sie keine Richtung. Jo, das war schön gesagt. Auch ich sage Tschüss, Adeo, Adios, bis nächste Woche. Die heutige Niemandsland-Sendung wird am kommenden Freitag zwischen 16 und 18 Uhr nachmittags wiederholt. Und dann wird sie auch in den nächsten Tagen im Internet in unserem Podcast stehen. Unter www.niemandsland.kontrabanda.org. Ist nicht Wasser, nicht. Wir wünschen allen Hörerinnen und Hörern ein wunderschönes Wochenende. Yo, Agur, haltet die Ohren steif. Und zum Abschluss gibt's noch eine Prise von der Slam-Poetry von Frau Nina Sonnenberg. Das Gedicht heißt Wetteraussicht Paradies. Das ist natürlich sehr schön. Ist eines der schönsten Gedichte, die ich die letzte Zeit gehört habe. Jo. Der nächste Text heißt Wetteraussicht Paradies. Versteh doch, du bist nur der Frühling. Der Sommer wartet schon daheim. Selbst bei der Positivprognose, ich ändere nicht die Jahreszeiten. Deine Lippen legen mir den Weg ins Paradies aufs Fensterbrett. Ich küss nur einmal deinen Mund, damit ich weiß, wie Farbe schmeckt. Und ich will so sehr, dass die Idee zum Wahnsinn wird. Ein letztes Mal den Frühling vögeln, bevor es immer Sommer wird. Das andere Ich ans Tageslicht, die Seide aus dem Winterschlaf. Du riechst genauso, wie du sprichst und mir wird kalt bei 30 Grad. Denn Frühling, das bedeutet neu, erster Höhepunkt am Anfang. Egal wie heiß es in mir ist, Temperatur steigt langsam und ich will so sehr, dass ich die Uhren rückwärts drehe, die Blätter von den Bäumen reiß und all das Grün vom Boden mähe, die Sonne mühsam unterdrückt, damit sie schneller sinkt als steigt, sodass der Sommer unterbricht, Exkurs zur ersten Jahreszeit, unverbindliche Versprechen vorübergehend Gegenwart, unvernünftig zu vergessen, was aus uns wird, wenn Sommer naht, denn Frühling, das bedeutet jetzt, da instabile Wetterlage, ich kann nur kriegen, was ich will, wenn ich verliere, was ich habe und ich will so sehr, dass ich erstick am Sommertag, schwitzend daran denk im Schlaf, wie sich dein Körper auf mir spürt, wenn schon dein Handschlag süchtig macht. Mein Atem hält in jeder feucht verschwommenen Sommernacht dein Bild in meinen Lungen fest und drückt den Kummer auf und ab. Denn Frühling, das bedeutet endlich kein Gefühl für Ewigkeit. Der Inhalt löst sich langsam auf, sobald man in den Apfel beißt. Und ich will so sehr, doch zieh mich nicht aus meiner Haut. Unter deinem Blick taut jede Schicht Vernunft in deinen Händen auf. Wenn du dir nimmst, was du brauchst, bleibt nichts von mir im Paradies. Wie ich dem letzten Schnee zuschau, wie er durch deine Finger fließt. Denn Frühling, ja, das wäre ein Anfang. Doch was ich für dich empfinde, liegt wie ein Stein in meinem Bauch, nicht wie ein Schmetterling. Dankeschön. Was war? Frag nur dein Herz, es fällt dir schwer, und doch wäre es wunderbar. Ich weiß genau, dein Herz sagt ja. Frag doch nur dein Herz, wenn du nicht weißt, ob du verzeihst nach allem, was war. Frag nur dein Herz. Das wäre so wunderbar. Ich weiß genau, dein Herz sagt ja. Wie ein kurzer Traum ging alles steht.